alles ein bisschen ruhiger. Ja, ein breites Spektrum und gucken, was so mein Bauch sagt. Ein bisschen ruhiger wird's jetzt dann auch bei deinem Set. Ja. Was kommen wir zu hören? Was wir hören werden, sind neue Playhouse-Sachen, Perlon-Sachen und alles, was so in dieser Richtung geht. Okay, wunderbar. Dann bist du jetzt dran. Eine Stunde, vielleicht noch anderthalb Stunden. Wir müssen mal gucken, denn das nächste Team, Ron und Schuster, die stehen natürlich auch im Osterstau. Also jetzt Marco Cannata, eventuell eine Stunde, vielleicht auch anderthalb beim XXL Ostermarsch. We'll be right back. We'll be right back. 2003. 96 Stunden Nonstop Musik in XXL. We'll be right back. Ostermarsch 2003 in XXL. E-Mail ostermarsch@hr-xxl.de. ostermarsch@hr-xxl.de. Thank you.